Barrowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Siebzehnte Folge. Der Konzertsaal als Richtstätte. Wladimir Horowitz am 28. Oktober 1965 in der New York Times. Jedes Mal, wenn man nach draußen geht, muss man sich übertreffen. Man muss besser sein. Das ist mein Charakter. Ich kann nicht aus meiner Haut. Sie können mir zustimmen, Sie können mir widersprechen. Sie können mich mögen oder nicht, aber Integrität, so denke ich, die besitze ich. Glenn Gould in einem Gespräch mit John McClure über The Concert Dropout. Ich glaube nicht an den Konzertbetrieb und die meisten Leute tun es wohl auch nicht. Man geht ins Konzert, weil dadurch irgendwelche Erinnerungsfelder aktiviert werden und diese Erinnerungen geben dem Publikum das Gefühl, in seinem Inneren mit der Musik zu kommunizieren. Das ist natürlich Unsinn, ein absoluter Selbstbetrug. Es geht Ihnen, glaube ich, überhaupt nicht um die Musik. Sie verstehen nicht das Geringste von dem, was Sie hören. Es ist doch eine merkwürdige, fast sadistische Blutgier, die die Leute ins Konzert treibt. Es ist eine Art Gladiatoreninstinkt, der das Auditorium erfasst. Die F-Dur-Etüde Opus 10 Nummer 8 von Frédéric Chopin endet mit einem Forte. Hat Horowitz sie leise beendet, den sogenannten umgekehrten Akzent wählend, der, wie bei Skornberg zu lesen, im 19. Jahrhundert sehr beliebt war, damit der Ausklang vom Bravo ermordet wird? Verschiedene Äußerungen zeigen, dass ihm der rohe Beifall, der das Ausklingen der Musik zerstörte, ebenso zuwider war wie Glenn Gould. Seltsame Koinzidenz. Am 10. April 1964 hatte Glenn Gould in Los Angeles sein letztes öffentliches Konzert gegeben. Zur gleichen Zeit suchte Horowitz nach dem Weg aus dem Asyl seiner Einsamkeit in den Konzertsaal zurück. Eine noch seltsamere Koinzidenz, Glenn Gould nahm nicht nur, wie Otto Friedrich in seiner Biografie des letzten Puritaners bemerkt, zwei Sonaten auf, die mit Horowitz identifiziert wurden. Die siebte Sonate von Sergei Prokofjew und die dritte von Alexander Skriabin. Er war auch besessen von der Idee, eine Parodie des Historic Return zu verfertigen. In einem Brief an Thomas Frost, der übrigens auch einige Glenn Gould-Platten produziert hatte, schlug er eine Burleske über das Horowitz-Album vor. Diese bizarre Idee hat er auf geradezu manische Weise bis 1980 verfolgt. Die beiden sind sich nie begegnet und doch haben sie sich sehr gut gekannt. Zu beider Widerspruch gehört, dass sie sich, ihr Repertoire, ihre Manier ablehnten und bewunderten. Eines der ersten Kondolenztelegramme nach dem Tode Glenn Goulds kam von Wladimir Horowitz. Nach seinem Comeback am 9. Mai 1965 hatte Horowitz von einer Probe vor 200 Studenten abgesehen, fast ein Jahr verstreichen lassen, bevor er am 17. April 1966 sein zweites Konzert gab. Thank you. Im ersten Teil spielte er eine Sonate von Scarlatti und Beethovens Variationen in C-Moll, dann Mozarts Sonate A-Dur, Köchelverzeichnis 331 und ein kühner, ein exzentrischer Kontrast, die 10. Sonate von Alexander Skriabin. Sie hat nach dem Brauch einprägsamer Namensgebungen den Namen Triller-Sonate erhalten. Der Komponist selber sprach von seiner Insektensonate, deren Flirren und Sirren in den Trillern Klanggestalt wird. Die 38 Takte lange Einleitung exponiert très doux et pur, kurze motivische Partikel in der Ober- und der Unterstimme um große und kleine Terzen fallend. Mit tiefer und verhüllter Glut, avec une ardeur profonde et voilée, folgt eine aufsteigende chromatische Figur. Das Prologmotiv kehrt leicht variiert wieder, bevor aufsteigende Triller in den nächsten Formteil überleiten. Das Seitenthema wird von flirrenden Tremoli umrankt. In der Durchführung mit clusterartigen Akkorden türmen sich die Tremoli. Der letzte Abschnitt führt in ein anderes, geheimnisvolles Ausdrucksfeld. Ein möglicher Schlüssel findet sich in einem Gedicht des Komponisten. Scharen von geheimnisvollen Wesen verbergen wir, zu uns fließen geheimnisvolle Lichter. Thank you. Horowitz war stolz darauf, dass er in seinem Alter, wie er sagte, die Energie aufbrachte, die 10. Sonate von Alexander Skriabin zu studieren. Insofern ist es erstaunlich, dass er sie nach einer Probe vor Studenten nur in einem einzigen Konzert in der Carnegie Hall gespielt hat, am 17. April 1966. Dass Horowitz immer wieder als Liszt Redivivus bezeichnet wurde, dass er die letzte dämonische Klavierkarriere gemacht hat, dass es bei ihm wie bei Liszt ähnliche Kontraste und Kompliziertheiten der Wesenszüge gab, all dies wurde schon erwähnt. In Hubert Stubners des Öfteren schon zitierten Buch Mephistowalzer lässt der Autor einen fiktiven Freund aus der Geheimgesellschaft der klavierverliebten Erdenbürger das Psychogramm des Liszt-Spielers vortragen. Liszts Virtuosität ist psychologisch dem hysterischen Charaktertypus zuzuordnen. Die expressiven Möglichkeiten des pianistischen Hysterikers sind durch mangelnde musikalische Liebesfähigkeit bestimmt und durch überwärtigen Narzissmus beeinträchtigt. Die schwärmerischen romantischen Gefühle, die sich immerfort theatralisch in Szene setzen, sind oberflächlich und wechselhaft. So wie die musikalische Leidenschaft, die aufflammt, wie ein Strohfeuer agogisch und dynamisch wieder erlischt. Der musikalische Hysteriker sucht in den Werken, wie in der Liebe, das Erlebnis der vielen Noten, das Abenteuer der Geschwindigkeit und vor allem die Bestätigung des Ichs durch Erhöhung der Virtuosität. Bei seinem dritten Konzert nach seinem Comeback am 27. November 1966 spielte Horowitz das sechste Stück aus dem ersten Band der Année de Pèlerinage, La Vallée d'Obermann. Liszt hatte die pathetische Tondichtung nach der Lektüre eines Romans von Étienne de Sonancour, Titel Obermann, geschaffen. Er erlitt ihn als das Monochord der unerbittlichen Einsamkeit menschlicher Schmerzen. Liszt wählte daraus ein Motto, in dem die Rede geht über das ungeheure Erkennen der Natur, überall überwältigend und undurchdringlich, von universeller Leidenschaft, Indifferenz, vorangeschrittener Weisheit, üppiger Hingabe als den tiefsten Wünschen und Qualen, die ein menschliches Herz nur bewegen können. All diese Erlebnisse habe er, so sagte Liszt, selber durchlitten. Horowitz spielt diese Musik der Selbstdramatisierung durch einige kleine Eingriffe intensiviert, mit kühn grandiosem Pathos und einem unvergleichlichen klanglichen Reichtum, den er durch eigene akkordische Auffüllungen gesteigert hat. Franz Liszt, La Vallée d'Obermann aus den Années de Pèlerinage. In der New York Times schrieb Harold C. Schoenberg, Horowitz habe nicht nur ein nobles Werk errettet, sondern ein vergangenes Zeitalter zum Leben erweckt. Horowitz und Liszt. Von den Opernparaphrasen, die er in seiner Jugend gespielt hatte, hat er nur die Figaro-Fantasie aufgenommen. Zwei Etüden aus den Paganini-Studien waren die Visitenkarten des jungen Virtuosen. Die Wirkung seiner Einspielung der H-Moll-Sonate lässt sich nicht hoch genug einschätzen. Arthur Rubinstein hat die Interpretation als Volodyas Selbstporträt gedeutet. Es wäre das Doppelporträt des Engels und des Teufels, dessen Kunst sich zwischen den Polen der enthemmten und exzessiven Virtuosität und der höchsten Sublimierung bewegt. Für seine erste Columbia-Platte bearbeitete er die ungarische Rhapsodie Nummer 19. Der Tondichtung La Vallée d'Obermann folgten eine weitere, der H-Moll-Sonate, des Mephisto-Walzers, einiger poetischer Miniaturen und von zwei Stücken, bei deren Aufführung es im Konzertsaal nach Schwefel gerochen haben muss. Es sind Scherzo und Marsch und die Ballade Nummer 2 in H-Moll. Hier stürzt er sich wieder, um den Gedanken von Stubner aufzunehmen, in das Erlebnis der vielen Noten, das Abenteuer der Geschwindigkeit. Theodor Kullak, dem Scherzo und Marsch gewidmet ist, muss, wie der Komponist selber, einen Logenplatz der Höllenkünstler besetzt haben. Horowitz hat das Werk ein einziges Mal gespielt, am 22. Oktober 1967 im New Yorker Queens College. Und wieder ließ er sich fragen, ob der Höllenscherz, dieses Scherzo, ein Spiel ist. Thank you. Thank you. Franz Liszt, Scherzo und Marsch. Horowitz war zur Zeit der Aufnahme 65 Jahre alt, doch besaß er immer noch die Eigenschaften und Fähigkeiten, die Heinrich Neuhaus als essentiell für einen Virtuosen ansah. Kühnheit, Drang, Temperament, Leidenschaft, Energie, Schnelligkeit, der Fantasie. Nach den Konzerten im November und Dezember 1966 ließ er wieder ein Jahr bis zu seinen nächsten öffentlichen Auftritten in Washington und in der Carnegie Hall im November und Dezember 1967 verstreichen. Zuvor hatte er die Programme wieder vor Studenten im Queens College und im Brooklyn College erprobt. Er begann mit Beethovens Sonate A-Dur, Opus 101 und ließ 5 Sonaten von Scarlatti, 2 oder 3 Etüdes-Tableaux von Rachmaninow und 3 Werke von Frédéric Chopin folgen. Die Barcarole, das Nocturne F-Moll, Opus 55, Nummer 1 und die Polonaise Fis-Moll, Opus 44. Das Nocturne und die Polonaise standen auch auf dem Programm, als er am 2. Januar und am 1. Februar 1968 in der Carnegie Hall das 40. Jubiläum seines USA-Debüts feierte. Vorgeladenen Gästen und vor den Kameras des CBS Television Network. Seit seiner Rückkehr war er von CBS wiederholt gebeten worden, ein Konzert im Fernsehen zu geben. Der Konzern entsandte Harold Taubman, den langjährigen Kritiker der New York Times, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Taubman argumentierte, Horowitz werde mit einem einzigen Konzert mehr Hörer erreichen können als mit einer landesweiten Tournee. Überdies würde es das erste klassische Klavierrecital in der Geschichte des Fernsehens sein. Horowitz trug viele und nur zu berechtigte Einwände vor. Den dürftigen Klang der TV-Lautsprecher, die ständige Ablenkung des Hörens durch visuelle Effekte, die TV-Gewohnheiten der Konsumenten, die mal eben in die Küche gehen und etwas zu essen holen, und die Werbeeinblendungen. Als er sich langsam mit der Idee zu befreunden begann, verlangte Horowitz »No Spaghetti, no Macaroni, no Deodorant«. Taubman versprach einen High-Class-Sponsor. General Telephone and Electronics ließ sich die Ehre, die Pranke von St. Wladimir ins Bild zu bringen, $450.000 kosten. CBS investierte $275.000 für 2 Dress Rehearsals. Die Bitte, kein Werk möge länger sein als 10 Minuten, entsprach genau den Vorstellungen des Pianisten. Sein Programm werde, so versprach er, nicht esoterisch sein, doch komme für ihn ein Play Down to the Public auch nicht in Frage. Er setzte auch innerhalb der Werkgruppen auf Kontraste. Zwischen der G-Moll-Ballade und der Fis-Moll-Polonaise spielte er das Nocturne F-Moll, Opus 55, Nummer 1. Frédéric Chopin, Nocturne F-Moll, Opus 55, Nummer 1, aus dem ersten Fernsehkonzert, das Horowitz am 1. Februar 1968 gab. Wie nicht anders zu erwarten, fiel es Horowitz schwer, sich den Zwängen einer TV-Probe zu unterwerfen. Überdies hatten er und seine Frau Wanda ihre eigenen Vorstellungen, wie er und seine Finger ins Bild gesetzt werden sollten. Er wollte weder Nahaufnahmen seines Gesichts noch seiner Hände. Wenn ich spiele, geht manchmal etwas in mir vor, das einen seltsamen Ausdruck in meinem Gesicht bewirkt. Dies zu zeigen, ist fast wie ein Eindringen in meine Privatsphäre. Um seine Nerven zu schonen, bewegten sich die Techniker bei den Kamerafahrten in Filzpantoffeln auf talkumbestäubten Böden, um jedes Quietschen zu vermeiden. Die Programme wurden auf Seide gedruckt, um das Rascheln zu vermeiden. Um ihm die Hitze der Scheinwerfer beim Ausleuchten und beim Probespiel zu ersparen, war ein Piano-Double engagiert worden. Der Pianist Sheldon Skolnick. Er war verblüfft, dass Horowitz' Flügel keineswegs leichtgängig war. Auf ihm zu spielen war wie Laufen im Sand. Später berichtete er gegenüber Pleskin, wie Horowitz sich einspielte. Zunächst improvisierte er Akkorde von 10 bis 12 Noten mit beiden Händen. So sanft, dass überhaupt keine Anschlagsattacke zu hören war. Die Akkorde entströmten dem Klavier wie Duftwolken. Darauf folgte eine trompetenhaft strahlende Melodie, die er alternierend mit beiden Daumen spielte, während die Akkordpassagen weiterklangen. Zu all dem fügte er Bassnoten und eine Gegenstimme im Diskant, die er mit den oberen Fingern der rechten Hand spielte. Er ließ simultan 4 Klänge entstehen, so als ob 4 Pianisten gleichzeitig an 4 Klavieren spielten. Jede Stimme war perfekt kontrolliert. Es war, als beobachte man die Niagara-Fälle. Diese Beschreibung entspricht einer Beobachtung von Nathan Milstein, dass Horowitz beinahe manisch vom Klang des Klaviers besessen war. Chopins Nocturne F-Moll Opus 55 Nummer 1 folgte die Polonaise in Fis-Moll Opus 44. Sie ist in diversen Rezensionen als eine der größten Horowitz-Aufnahmen bezeichnet worden. Glorifizierungen dieser Art schlagen, weil zu Stereotypen geronnen, gegen den Glorifizierten zurück. Sie lassen Kritik zur Reklame mutieren, wecken Widerwillen gegen den Heroenkult überhaupt. Und doch lässt sich eine erstaunliche rezeptionsästhetische oder rezeptionspsychologische Beobachtung machen. Dass das Staunen und die Bewunderung über Interpretationen, die dem Hörer vertraut sind, beim Wiederhören noch größer werden. Eben dies geschieht im Fall der Fis-Moll-Polonaise. Bei den Akzentuierungen und dynamischen Schattierungen des vielfach wiederholten Fortissimo-Ritornells, wie in einer insistent wiederholten und in einem Crescendo gesteigerten Oktavpassage, die nach einer herben harmonischen Rückung wiederkehrt und dann verdämmernd aufgelöst wird. Nach einem lyrischen Intermezzo wird das Polonaise-Thema im Forte Fortissimo-Steigerung aufgenommen. Frédéric Chopin, Polonaise Fis-Moll, Opus 44. Bei der Aufzeichnung des Fernsehkonzertes hat er erst die Polonaise und dann die Ballade in G-Moll gespielt. Während der Arbeit am Editing der Platte und des Videobandes, die er für das technische Team zur Geduldsfolter machte, entschied er sich, mit der Ballade zu beginnen und den ersten Teil mit der Polonaise zu beenden. Im zweiten Teil des Konzerts präsentierte er sich als Sensibilissimus mit zwei Sonaten von Scarlatti, der Arabeske von Robert Schumann, einer Etüde von Alexander Skriabin und als Zugabe der Träumerei, bevor er sich als Demiurg seines Ruhms erwies. Wie hatte Horowitz gesagt, in gewisser Weise liegt meine Zukunft in meiner Vergangenheit und meine Vergangenheit in meiner Gegenwart. Nun muss ich meine Gegenwart zu meiner Zukunft machen. Mit den Carmen-Variationen hatte er, im positiven wie im negativen Sinne, denn natürlich gab es wieder die alten Kritteleien, ein Horowitz Forever intoniert. Finanziell erwies sich das Konzert als außergewöhnlich lukrativ. Horowitz konnte ein altes Farmhaus im Kolonialstil und eine große Fläche Landes in New Milford erwerben. Dass Horowitz 1968 10 Konzerte gab, auch in Boston und Chicago, wo er sogar den Jubel des Publikums mit einem zweiten Konzert belohnte, deutete darauf hin, dass er sich gefunden und stabilisiert hatte. Ebenso die Tatsache, dass er am 24. November 1968 die zweite Sonate von Rachmaninow, die er 25 Jahre lang nicht mehr gespielt hatte, aktivierte und erstmals Schumanns Kraslerianer spielte. Da er der Studioarbeit überdrüssig war, ließ er fast alle seine Konzerte mitschneiden. Dabei erwartete er, von den Technikern nicht gestört zu werden, am liebsten wäre es ihm gewesen, sie gar nicht zu sehen. Die editorischen Schwierigkeiten waren immens, weil er sich an den Grundsatz hielt, dass keine seiner Aufführung die Reproduktion der vorigen sein dürfe. Seinen ersten Versuch mit Robert Schumanns Kraslerianer sah er als misslungen an. Er hatte des Komponisten Beschreibung der 8 Fantasien, einen Todessprung von einem Extrem ins andere, allzu wörtlich genommen. Schumann wurde zu seinem Opus 16, das er Frédéric Chopin widmete, durch eine bizarr-fantastische Figur E.T.A. Hoffmanns inspiriert, den Kapellmeister Kreisler, der seinerseits sein Vorbild in dem Thüringer Kapellmeister Ludwig Böhme hatte. Der wiederum gehörte zum Freundeskreis Robert Schumanns. Die 8 Sätze, 3 langsam, intim und zart, 5 rasch, stürmisch und spukhaft, sind Seelenbilder des Komponisten und seiner multiplen Alter Egos. Im ersten Satz hält sich Horowitz ehern an die Vortragsvorschrift äußerst bewegt, ohne den Pianissimo-Teil zu verlangsamen und die schmerzliche Melodie hervorzuheben, die im Liederkreis wiederkehrt. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Umso empfindsamer und inniger spielt er den langsamen Satz, mit konzentriertem Legato, den unruhig gebrochenen Basslinien und dem Verdämmern des Adagio-Endes. Nach den beiden stürmischen Intermezzi fügt er in der Da Capo-Passage des zweiten Satzes einige zarte Verzierungen ein. Im vierten Satz, sehr langsam, führt er in eine dunkle Traumlandschaft. Faszinierend das Affettuoso des fünften Satzes. Das Thema der 6. Fantasie beginnt wie ein dunkler, versonnener Traum. Es löst sich auf in wuchtigen Sequenzen. Dann folgen düstere, fahle, seufzende Pianissimo-Passagen, die von Horowitz mit unendlicher Zartheit gespielt werden. Voller Feuer der Beginn der 7. Fantasie, sehr rasch, mit heftiger, insistenter Akzentuierung der wuchtigen Bässe. Dies wirkt wie ein verfremdetes Fugato von Bach, das in die Raserei getrieben wird, bevor der Satz in einem leisen Choral ausklingt. Schnell und spielend lautet die Vortragsbezeichnung für die letzte Fantasie. Sie beginnt mit einem düsteren, rhythmisch markanten Geisterzug. Mit aller Kraft soll die Steigerung herauskommen, und das heißt bei Horowitz eine mächtige Klangentfaltung mit einer wilden Steigerung imaginärer Hörnerklänge. Die Bässe sollen durchaus leicht und frei ausgeführt werden. Horowitz treibt die Dislozierung der Stimmen auf die Spitze. Die Bässe erklingen um einen Bruchteil versetzt nach der rechten Hand. Zum Schluss die Aufnahme der Kreislerianer. Eine Sternstunde der Schumann-Diskografie. Thank you. Thank you.